Heute von Wien nach Southdale, Minneapolis und zurück. Die Eroberung der Städte durch die Mall. Als der junge Viktor Grünbaum 1938 seine Heimatstadt Wien verlassen musste, hatte er sich als Architekt eleganter Läden und Wohnungen und als politischer Kabarettist einen Namen gemacht. In New York gelang ihm schnell der Durchbruch. Sein erster Auftrag war ein Ledergeschäft, das er mit einem fließenden Übergang zum Gehsteig hin entwarf und damit das Event-Shopping vorwegnahm. Handel und Flaneure gehören zum urbanen Leben. Aus diesem Gedanken heraus entwickelte der Architekt aus Wien auch die Idee, städtische Zentren in den wachsenden Suburbs der USA zu etablieren. 1956 wurde bei Minneapolis Amerikas erstes überdachtes und klimatisiertes Einkaufszentrum eröffnet. Aus dem Immigranten Viktor Grünbaum war Viktor Grün der Mallmaker geworden. Aber der Siegeszug der Shopping Mall brachte wohl nicht die erhoffte Urbanisierung, sondern eher die Abkehr vom öffentlichen Raum. Hören Sie eine Sendung von Beatrix Novi über die Eroberung der Städte durch die Mall. Der Durchschnittsbürger verbringt mehr Zeit in Malls als irgendwo anders außerhalb seines Arbeitsplatzes und seines Heims. Man hat kein Tageslicht hier. Ne? Ich gehe morgens hier rein und bin praktisch 11 Stunden hier im Haus. Man gewöhnt sich dran. Das hat unwahrscheinlich stark eingeschlagen hier. Ja. Ja. Und das hat es hier gefehlt hier, ne? Sowas. Das Angebot ist moderner ist und schicker. I love malls. Everybody is going to the mall. If I don't go to the malls, I never meet anybody. My friends, my family, my kids, my friends' children, they are all going to the mall. Das Grundsätzliche ist natürlich, dass der städtische Raum, der öffentliche Raum zerstört wird. Malling ist seit dem entscheidenden Durchbruch, nämlich der Eröffnung des Southdale-Zentrums 1956, zu einem Begriff der amerikanischen Lebensweise geworden. Die Mall of America ist unverdünnte Fantasie. Hier schlägt das Herz des Handels. Hier versammeln wir uns, um die pulsierende Wärme des Kapitalismus zu fühlen. Daniel Alarcone, Schriftsteller, im Jahr 2004. Es ist Samstag in der Mall of America, dem größten Einkaufszentrum des Landes. Die Menge ist groß und erwartungsvoll. Eine kleine Highschool-Brassband paradiert vorbei und spielt eine fröhliche Version von Sunshine of Your Love. Über dem verglasten Atrium verdunkelt eine schwere Wolkenwand den Himmel des Mittelwestens. Drinnen ist es unverhältnismäßig hell und warm. Ich sitze auf einer Bank und beobachte alles. Eine Gruppe von Teenagern mit Piercings und sackartigen schwarzen Jeans kommt vorbei. Einer trägt ein rotes T-Shirt mit der Aufschrift, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Eine fette Frau trottet vorüber. Sie trägt einen riesigen Pulk von bunten Ballons, wirklich Dutzende, mit Comicfiguren, Herzen, Smileys. Ihr eigenes Lächeln ist leicht und ungezwungen. Und für einen Moment bilde ich mir ein, sie davonschweben zu sehen. Hinweg über das ausgebreitete Panorama zu den Stahlträgern des Glasdachs und darüber hinaus. Bloomington, Minnesota, zwischen Minneapolis und St. Paul. Seit 1992 bricht die Mall of America als Beispiel einer neuen Generation von Shopping-Malls Besucherrekorde. Auf 390.000 Quadratmetern 4 Großkaufhäuser, über 500 Geschäfte, 50 Restaurants, dazu Cafés und Bars, 14 Kinos, der überdachte Freizeitpark Camp Snoopy mit Achterbahn und Karussells und Legoland, ein begehbares Aquarium, ein Kindergarten, eine Hochzeitskirche, eine Polizeistation, 13.000 Parkplätze. Das ist mehr als Disney World, Graceland und der Grand Canyon zusammen. Es ist ein gigantischer Fremdkörper, ich denke, dass er erfolgreich ist. Man kann nicht sagen, dass es gehört zu der Stadt. Es braucht keine Stadt. Man muss das prüfen, vielleicht 50% der Kunden kommen mit Flugzeugen oder Autobussen von ganz weit. Es hat nichts mit der Stadt Minneapolis zu tun oder wenig. Sagt Alex Wall, Hochschullehrer und Shopping-Mall-Kenner über die Mall of America. Deren Architekt John Jerd hat mit diesem Raumschiff die Kombination von Einkaufen, Event und Entertainment zu bis dahin unbekannten Dimensionen vorangetrieben. Ohne diesen Einsatz zeitgemäß perfektionierter Zerstreuung ist heute eine konkurrenzfähige Shopping-Mall nicht mehr auszudenken. Die Zukunft hat bereits begonnen. Ein interaktiver Eisbrunnen in Nova Eventis lädt groß und klein zum Entdecken ein. Aber war Einkaufen nicht immer ein Erlebnis und ein Versprechen höherer Freuden als der, die mit Geld zu bezahlen sind? Nur ein paar Meilen von der Mall of America entfernt steht ein anderes Einkaufszentrum, Southdale. Es wurde vor 50 Jahren, im Jahr 1956, eröffnet. Southdale in Edina bei Minneapolis. Das Ur- und Vorbild, auch für John Jerds Wunderwerk. Edina ist es bekannt als Southdale Shopping Center. Und es brachte zwei Innovationen zu das neue Bautyp, das neuen Bautyp, das Einkaufszentrum. Einer war, es war eine der ersten zwei Verkaufsgeschosse. Auch mit Kellerbereich und Dachgeschoss oben und unten. So eigentlich ist es ein viergeschossiger Baukomplex. Zwei ist diese Innovation ein Innenraum durch neue Klimatisierungstechnik zu schaffen. Das heißt, statt ein langer Fußgängerbereich oder ein Netzwerk von Gassen und kleinen Plätzen, das war zwei und das war ein richtiger Hammer. Alex Wall, Architekturprofessor an der Universität Karlsruhe, hat die Biografie des Mannes geschrieben, der Southdale erfand und den man den Mallmaker nannte, Victor Grün. Grün war in den 60er Jahren einer der meistbeschäftigten Architekten der USA. Geboren wurde er aber als Victor Grünbaum in Wien. Jahrhundertelang haben sich in den unruhevollen Zeiten der Vergangenheit die Stürme des Ostens an den Grenzen der alten Mark gebrochen. Wien 1938. Die Nazis haben Österreich übernommen. Viktor Grünbaum steht am Fenster seiner Wohnung. Da ist unsere Tabaktrafik, unser Chrysler, unser Briefkasten, unser Kaffeehaus. Da ist auch unser Wachmann. Aus seiner Manteltasche zieht er gerade eine rote Armbinde mit dem Hakenkreuz auf kreisrundem weißen Grund und legt sie bedächtig an. Der erste Tag des tausendjährigen Reiches hat begonnen. Viktor Grünbaum, 35 Jahre alt, weiß, was er und seine Freunde jetzt unbedingt tun müssen. Wir wollen nach Amerika, so schnell wie möglich. Grünbaum ist nicht nur Jude, sondern ist auch Geist und Seele des politischen Kabaretts, das von 1926 bis 1934 die österreichische Erste Republik frech von links außen kommentiert. Einen Brotberuf hat er aber auch. Er ist Architekt, wenn auch kein Diplomierter. Der frühe Tod seines Vaters, eines Anwalts, hat seine Studienpläne durchkreuzt. Aber auch so hat er sich bekannt gemacht mit dem, was in Wien nicht nur der Zwischenkriegszeit für die meisten Architekten übrig bleibt, kleine und feine Inneneinrichtungen, Umbauten und vor allem Läden. Die Bristol Parfümerie zum Beispiel. Durch Verspiegelung von Decke und Rückwand, ein typischer Bühnentrick, den er aber auch von Adolf Loos gelernt haben könnte, verdoppelte sich optisch der kleine Innenraum. Ich verzichtete auf die damals übliche Trennung zwischen Auslage und Kundenraum, sodass durch die überhohe Auslagenscheibe der Blick ungehindert in den weißen und spiegelnden Verkaufsraum ging. Das Geschäft erregte großes Aufsehen und wurde in in- und ausländischen Architekturzeitschriften veröffentlicht. Als Viktor Grünbaum und seine Frau Lissy Kardosch 1938 Wien mit Hilfe eines als SA-Mann verkleideten Freundes verlassen, die Gestapo ist ihnen schon auf den Fersen, lassen sie fast alles zurück. Freunde, Erfolge, die Stadt, die Kindheit. Das Fin des Jäckle mit seinem entfalteten, kulturellen, aufgeschlossen liberalen Milieu ist endgültig vergangen. Welch idealen Lebensstil doch meine Eltern in den Jahren bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges in der für sie heilen Welt des aufstrebenden Bürgertums führten. Mein Vater, ein hochbegabter musischer Mann, verstand seine berufliche Tätigkeit als Anwalt mit seiner Liebe für die Künste, besonders für das Theater, zu verbinden. Viktor Grünbaum nimmt die Erinnerung an seine Heimatstadt unbeschadet mit in die neue Welt. Zusammen mit anderen Emigranten stellt er wieder eine Kabarettrevue auf die Beine, diesmal am Broadway, From Vienna. Und bald wird aus Viktor Grünbaum Viktor Grün mit UE. Hellwach und kontaktfreudig profitiert er vom großen Netz seines Bekanntenkreises. Es fällt ihm nicht schwer, in der Designerbranche Fuß zu fassen. Von meiner Agitationstätigkeit im politischen Kabarett weiß ich einiges über Werbung. Publikumswirksame Ideen zu entwickeln, fällt mir leicht und macht Spaß. Emigranten aus Wien sind seine ersten Kunden. Da ist Herr Lederer, der zufällig feine Lederwaren verkauft und auf der Fifth Avenue einen Neuanfang wagen will. Die Vision, entlang der Fifth Avenue ein zum Gehsteig hin offenes Atrium zu schaffen, in dem sich die gehetzten Fußgänger wie in einem Auffangbecken sammeln konnten. An den zwei Seitenwänden und an der Rückwand dieses Atriums würden 6 kleine individuelle Glasvitrinen herausragen. An der Rückwand würde eine Vollglastüre sowohl Einblick wie Eintritt in das Geschäftsinnere ermöglichen. Dieser Laden macht Furore. Ebenso das Bonbon-Geschäft für Altmann und Kühne, auch auf der Fifth Avenue, deren Pralinen man heute noch auf dem Graben in Wien kaufen kann. Amerikanische Süßwarenhersteller denken natürlich in anderen Dimensionen. Für die Firma Barton's Bonbonniere wird Viktor Grün nicht eine, sondern über 50 Filialen gestalten. Ja, es sind nur Läden, die der Zeitgenosse von Le Corbusier und Mies van der Rohe baut. Aber für das, was aus Viktor Grün noch werden sollte, für den Urbanisten, Stadtplaner, für den Mallmaker, hatten diese Läden entscheidende Bedeutung. Der Wiener Architekturkritiker Otto Kapfinger schreibt: Läden waren und sind Orte des Tausches, der Kommunikation. Das Merkantile ist die tiefste Wurzel jener spezifischen Kulturform der Urbanität, aus der sich die Formen des demokratischen Zusammenlebens, die freie Bürgerschaft, die kulturelle Dichte und Vielfalt öffentlichen städtischen Lebens, die bürgerliche Öffentlichkeit schlechthin entwickelte. 1939. In Europa beginnt der Weltkrieg. In Amerika mehren sich die Bauaufgaben für Viktor Grün. 1940 beginnt er mit seiner Partnerin Elsie Krummeck für den Damenkonfektionär Graysons zu arbeiten. 2 Dutzend Kettenläden. Ein richtig großer Auftrag. Beim Besuch der Standorte lernt Viktor nicht nur die USA, sondern auch die diversen Bau- und Geschäftsbranchen in den Bundesstaaten gründlich kennen und lässt sich schließlich mit Elsie in Los Angeles nieder. 1949, Millerens Department Store, Los Angeles. Das erste Kaufhaus für das motorisierte Zeitalter. Über Rampen werden die Kunden in ihren Autos aufs Dach geführt, wo die Parkplätze liegen. Die Schaufenster, eigentlich Vitrinen mit vorstehenden weißen Dächern, stehen quer aus der Fassade heraus, um auch vom Auto aus gesehen werden zu können. Ein nobler, schön gegliederter Bau, alles andere als zweitrangig. 1950. Erster Entwurf für ein Shoppingcenter für den Kaufhauskonzern Hudson in Detroit. Einkaufszentren liegen in der Luft. In Seattle hat gerade John Graham ein großes Einkaufszentrum an der Peripherie gebaut, Northgate. 1951, das Büro Victor Groon Associates entsteht. Die Partner sind Karl van Leeuwen, Edgardo Contini und Rudi Baumfeld aus Wien. Groon lernt die Besitzer des Warenhauses Hudson in Detroit kennen. Die wollen etwas ganz Modernes bauen, ein Einkaufszentrum außerhalb der Stadt, dort, wo seit einiger Zeit die Musik spielt. Und es ist Teil einer großen kulturellen und sozialen Bewegung damals in die USA. Aus der Innenstädten fliegen oder umziehen die Bevölkerung, mitgehen die Konsum, die Kaufhäuser bauten ihre Filiale und dann auch die Fabriken, auch die Industrie ist außerhalb umgezogen. Im Jahr 1934 eröffnet der National Housing Act vielen amerikanischen Bürgern die Möglichkeit, sich im Umland der Städte ihr Eigenheim zu bauen. 1944 wurde dieser Effekt verstärkt durch den Veterans Act, eine Vergünstigungsregelung für Kriegsheimkehrer. 1956 schließlich legte der Federal Aid Highway Act das Fundament für ein flächendeckendes Autobahnsystem, was Häuselbauer, Investoren und Baugesellschaften zu weiteren Höhenflügen ermutigte. Und mit der Suburbanisierung der Wohnbevölkerung war klar, dass der Handel mitzog. Und dann stellte sich heraus, dass die Stadt zwar den Handel brauchte, aber der Handel nicht mehr die Stadt brauchte. Sagt Dieter Lepple von der Universität Hamburg-Harburg. Was die deutschen Städte in den 60er Jahren erreichte, fand Victor Groon schon im Amerika der 40er vor. Die verödete Innenstadt von Detroit zum Beispiel. Es gab nur zwei, allerdings breite Hauptstraßen, den Washington Boulevard, hauptsächlich von Bürohäusern gesäumt, und die Einkaufsstraße Woodward Avenue, in der einige Filialgeschäfte und Diskontläden aufgefädelt waren. Alles schien mir veraltet, leblos und heruntergekommen. Und eine traurige Peripherie. Eine Parade von Tankstellen, Würstelständen, Kaufhäusern, Schnellimbissstuben, Schnapsbuden, Supermärkten, Filialgeschäften, Gebrauchtwagenplätzen, Leichenbestattungsunternehmen, die alle grell um die Aufmerksamkeit der Vorbeifahrenden warben. Die weiße Bevölkerung der USA war in die Suburbs, die Vororte, umgezogen. Flächige Reihungen, unterschiedsarme Besiedlungen, ohne Merkpunkte, ohne echte Öffentlichkeit. Nicht nur Victor Groon begriff, das Land hatte ein Problem. Aber ihm fiel zu diesem Problem bezeichnenderweise keine große, unerfüllbare Vision ein, wie etwa die Broadacre City, die technisch hochgerüstete, dezentralisierte Stadt, die sein Kollege Frank Lloyd Wright erdachte. Groon war ein Ladengestalter aus Wien, einer europäischen Stadt par excellence. Wenn Handel und urbane Öffentlichkeit eine historische Einheit sind, warum sollte ein Einkaufszentrum nicht als Stadtzentrum für einen Vorort funktionieren? Also erklärte Groon seinen Auftraggebern in Detroit: Hudsons soll ein eigenes großes Zentrum in einem Wachstumsgebiet erreichen, wo die städtebauliche und verkehrstechnische Entwicklung noch gelenkt werden kann. Das Zentrum und somit auch das Hudson-Geschäft soll von außerordentlicher Größe und Qualität sein und Dienstleistungszentrum für die rund 500.000 Menschen, die im regionalen Einzugsgebiet leben. Das 1954 eröffnete Northland Center bei Detroit vereinte nicht nur Geschäfte, gruppiert um das Hudson-Kaufhaus, sondern auch Restaurants, Vortragssäle, Freiflächen mit Brunnen und Skulpturen, ein Postamt, Clubräume und Kindergarten. Wege und Kolonnaden öffneten sich klassisch zu Plätzen und Höfen. Anerkennend schrieb damals die Cassandra der amerikanischen Stadtmisere, die Architekturkritikerin Jane Jacobs: Northland ist das erste moderne Fußgängerzentrum, das als Marktstadt geplant ist. Eine kompakte Form, die physisch und psychologisch dem Einkauf des Fußgängers angepasst ist. Und so war es bei Northland, weil die erste Generation war ein Phänomen, dass am Sonntag das Einkaufszentrum geschlossen war, aber zwischen 20.000 und 30.000 Leute war da, um die Blumen zu fotografieren oder flanieren. Es war ein Ort. Northland ist nicht so sehr als baukünstlerisches Monument zu werten, sondern bietet eines der ganz seltenen Beispiele, wo ein Architekt in diesem Jahrhundert im Teamwork mit verschiedenen Spezialisten einen genuinen Bautypus der Epoche neu und umfassend zu prägen vermochte. Northland diente tausenden Nachfolgebauten weltweit als Prototyp. 1952, der Auftrag für Southdale, Minnesota. Victor Green Associates ist ein multidisziplinäres Planungsbüro geworden. Schon wieder ein dicker Fisch an der Angel. Die Unternehmerbrüder Dayton in Minneapolis wollen auch ein Einkaufszentrum in der Umgebung. Sie ahnen nicht, dass eine Premiere bevorsteht, die die Welt verändern wird. Das überdachte Einkaufszentrum, die moderne Shopping Mall. Erfindungen beruhen manchmal auf Zufällen. So geht die Erfindung des überdachten, klimatisierten Einkaufszentrums auf meine Beobachtung der Wetterverhältnisse in Minneapolis zurück. Furchtbar kalte Winter, entsetzlich heiße Sommer. Inspiriert von dem orientalischen Bazar und europäischen Passagen und Galerien, besonders der Galleria Vittorio Emanuele in Mailand, drängte es mich, ein modernes Zentrum mit überdachten und klimatisierten Fußgängerzonen zu schaffen. Diese Inspiration fand Ausdruck in einem Entwurf. Ein großer, öffentlicher, gedeckter Platz mit Oberlichtern, umgeben von einem Ring aus zwei Kaufhäusern und vielen kleineren Geschäften. ...1956, Southdale wird eröffnet. Die moderne Shopping Mall ist geboren. Drei Etagen, im untersten Geschoss Restaurants und Dienstleistungsbetriebe. Die Parkplätze von den beiden oberen Ebenen her erreichbar. Ein dreigeschossiger, galeriengesäumter Innenhof, große Glasdächer, Terrassencafés, Springbrunnen, Wasserspiele. Das kommt uns heute alles so bekannt vor. Denn heute ist der ewige Frühling der geschlossenen Malls überall angekommen, auf allen Kontinenten, in Land und Stadt. US-Bürger verbringen einen beträchtlichen Teil ihrer Zeit in den etwa 43.000 Einkaufszentren des Landes. Wie sehr die Mall hier nicht einfach ein Gebäude, sondern eine Lebensform ist, erschloss sich aus George Romeros zweitem Zombie-Film Dawn of the Dead, in dem die obligat ums Überleben kämpfenden Protagonisten sich im Einkaufszentrum verbarrikadieren, belagert von Untoten. Jetzt sind wir drin, mein Junge. Hast du eine Ahnung, wie wir wieder rauskommen? Das interessiert mir einen Scheißdreck. Jetzt wird erstmal eingekauft. Die Mall wird zum Luxusgefängnis, dessen vielfältigen Versuchungen die Helden zwischendurch erliegen, während stumpfäugige Zombies an den Schaufenstern kratzen und durch die Glitzerwelt schlurfen. Eine ironische Parabel auf Willen und bewusstlose Konsumenten. Mallgeher. Sie wissen nicht, was Sie hier wollen, aber Sie haben es nicht vergessen. Sie erinnern sich, dass Sie sich hier wohlgefühlt haben. Aber was sind Sie? Ein Teil von uns. Die Mall ist damit Symbol und Projektionsfläche. Vollendeter Ausdruck für das Zeitalter der entfalteten Produktion, in der nicht mehr die Waren, sondern die Bedürfnisse knappe Ressource sind. Der Stadttheoretiker Günter Uhlich. Also wenn man heute einkaufen gehen würde, weil man etwas braucht, dann wäre die Wirtschaft längst zusammengebrochen. Man geht heute einkaufen, weil man eigentlich nichts braucht, wenn man sich ein Erlebnis verschaffen will. Also heute gibt es keine Verkaufsflächen, sondern Inszenierungsflächen. Die Ware muss inszeniert werden. Das musste sie schon im 19. Jahrhundert, als die kapitalistische Warenproduktion die Ära ungebremster Vielfalt einleitete. Ihre machtvollen Flaggschiffe waren die Kaufhäuser, Kathedralen des Konsums und das Verderben der kleinen Händler. Auch darin wurde das Kaufhaus abgelöst von der Mall, die in ihrer Architektur auf viel ältere Vorläufer verweist, auf die Souks und Bazare des Orients und auch auf die Passagen und Galerien des 19. Jahrhunderts. Glasgedeckte, marmorgetäfelte Gänge durch ganze Häusermassen, deren Besitzer sich zu solchen Spekulationen vereinigt haben. In diesen luxuriösen Durchgängen begegnete Walter Benjamin der Phantasmagorie der Waren, die nicht sich selbst bewerben, sondern ihre Glücksbotschaft. Die Passagen sind ein Zentrum des Handels in Luxuswaren. In ihrer Ausstattung tritt die Kunst in den Dienst des Kaufmanns. Also die Moderne hat ja die Warenwirtschaft als etwas Unmoralisches angesehen und hat geglaubt, dass auch im Zuge der sozialistischen Ideen des späten 19. Jahrhunderts, dass man Bedürfnisse befriedigt, indem man die Waren verteilt. Es gibt also genügend Utopien, Stadtutopien, in denen die Läden völlig ausgeschaltet waren. Zum Beispiel die Cité Industrielle von Tony Garnier, die hatte Verteilungskanäle. Das wurde jedem das zugeteilt, was er brauchte. Das war aber totales Missverständnis, denn damit wäre die Stadt auch erstorben. Die Mall als zeitgemäßer Ausdruck urbaner Öffentlichkeit und Zivilität. Victor Grün hatte so etwas im Sinn, als er Arztpraxen, Ämter und Gemeinschaftssäle in Southdale einplante, als er die Dayton-Brüder überredete, mehr Land zu kaufen, als für das Einkaufszentrum nötig war, damit ein richtiger Stadtteil entstehen könnte. Schon für Northland bei Detroit hatte er sich in der Umgebung Wohn- und Bürobauten, Gewerbe, Theater, Krankenhäuser und Kultureinrichtungen vorgestellt. Aber der Planer denkt und die Wirtschaft lenkt. Letztendlich, sie hatten das nicht gemacht. Und das war ein durchfallendes Konzept von Grünen Seite, weil letztendlich sie bräuchten Geld und sie mussten die gewisse Parzellen abgeben zu Investoren und sie machten, was sie wollen. In der Umgebung der attraktiven Einkaufszentren siedelten sich sofort große Betriebe und Verwaltungskomplexe an, die sich in keine übergreifende urbanistische Planung fügten. Das Konzept Urbanität scheiterte, die Mall blieb. Schon in den 60er Jahren begann man, die Mall für den Verfall der Innenstädte verantwortlich zu machen. Aber nicht die Erfindung des Einkaufszentrums war der Sündenfall, sondern seine unbegrenzte Vermehrung. Die Eigendynamik von Wachstumszwang und Konzernlogik. Ich glaube, es war nicht das Einkaufszentrum selber. Es war nicht Victor Guhns Einkaufszentren oder Southdale spezifischerweise. Es war die wilde Entwicklung von konkurrierenden Einkaufszentren in Clustern immer näher zu dieser Außengrenze von den Städten. Natürlich, der Markt könnte das nicht fördern. Ganz Amerika huldigt der Lebensform der Mall. Ganz Amerika? Nein, eine Stadt leistet Widerstand. New York. Indoor malls have not done very well in New York City. Überdachte Malls haben sich in New York nicht durchgesetzt. Ich glaube, die Leute hier schauen sich lieber Schaufenster auf der Straße an. Sharon Zukin, Soziologin, New Yorkerin, Shopping-Liebhaberin und Shopping-Spezialistin. Sie weiß, dass Vorortbewohner ebenso wie die Bewohner großer Autostädte auf die Mall angewiesen sind. Nur New York ist eben anders. That's what we have. We have a one, you know, a vast citywide one-story shopping center. Das ist es ja, was wir haben. Ein riesiges, einstöckiges Einkaufszentrum. Da gucken wir uns die Schaufenster an. Wir wollen ein Geschäft erst mal von außen anschauen, bevor wir reingehen. Das ist auch was anderes als bei einem Filialisten oder einer großen Kette. Da weiß man doch schon vorher, was drin ist. Das East Village darf keine Supermall werden, ruft Reverend Billy, der ausgeflippte Star der Church of Stop Shopping, laut sarkastischer Eigenwerbung die am schnellsten wachsende Kirche der westlichen Welt. This extraordinary place that we are sitting and standing in, singing in, at this very moment, and ask the musical director of St. Martin of Maui, Sister Janine Otis, come up here now, Sister Janine, where are you? Einkaufszentren als Kaufkraftabschöpfungsmaschinen, als tödliche Bedrohung für Innenstädte, Einzelhändler und Nachbargemeinden. Diese Formel hat in den letzten Jahren den Widerstand gegen die Ansiedlung von immer mehr Shopping-Malls genährt, auch in Deutschland, wo seit 1964, als das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt entstand, an die 500 weitere hinzugekommen sind. Da spürt auch die ECE Gegenwind, Deutschlands größte Projektmanagement-Firma, die wiederum in ganz Europa baut. Dieter Lepple, Bauökonom an der Uni Hamburg-Harburg. Das Grundsätzliche ist natürlich, dass der städtische Raum, der öffentliche Raum zerstört wird. Dass alles in diesen geschlossenen, inszenierten Räumen stattfindet und damit das öffentliche Leben, was auf der zufälligen Begegnung basiert, was immer die Konfrontation auch mit dem Fremden darstellt, was die eigentliche wichtige Produktivkraft der Städte war, dass das erstickt gewissermaßen unter dem Dach des Center Managements. Das Ganze läuft unter einem zentralisierten Center Management, was versucht, eben die Vielfalt nur als Absicherung des Stammgeschäftes zu machen. Und es gibt natürlich vielfältige Selektionsmechanismen, dass genau geschaut wird, wer passt zu dem Sample, wer verstärkt die Attraktivität. Mediamarkt, Nanunana, Vero Moda, Zara, Leiser, The Body Shop, Nordsee, Kaufhof, Benetton, Pimki, Jack Wolfskin, Chibo, Wiener Feinbäcker, Leonardo, Mediamarkt, Komma, H&M, Christjuweliere, Runners Point, Mediamarkt, Teehandelskontor, Thalia, Ditch, Minimal, Kaufhof, Triumph, Tommy Hilfiger, Springfield, Mango, Salamander, Max, Asia Imbiss, DM, Apollo Optik, Mediamarkt, Bijou Brigitte, Vodafone, Swarovski, Kaufhof, More and More, Deichmann, Liberty Woman, Atlas Reisen. In einer ECE-Broschüre lesen wir: Viele Fußgängerzonen leiden heute unter einer zunehmenden Monotonie der Angebote. Kaufhof, Heron Moor, Nordsee, Mediamarkt, Diverso, New Yorker, Mr. Mint, Sparta, Kaufhof, Douglas, T-Punkt. Die Mall auf der grünen Wiese hat die Innenstadt getötet, sagen die Kritiker. Jetzt ist die Mall zurückgekehrt in die Innenstadt. Als Zugpferd, als Magnet der Stadtentwicklung, sagen die Befürworter. Die neue Schlossgalerie soll den Einkaufsstandort Oldenburg stärken und für die Zukunft weiter konkurrenzfähig halten. Auch für den Wettbewerb mit Standorten auf der grünen Wiese. Das war dann quasi die zweite Phase, dass dann also man die suburbanen Strukturen in die Stadt brachte. Und da waren die Stadtväter oder Stadtmütter, also die Stadtpolitik war beliebig erpressbar, weil sie fürchteten die Konkurrenz der grünen Wiese. Und haben dann jegliche Zuständigkeiten gemacht, in der Hoffnung, man könnte dann die Kaufkraft zurück in die Stadt bringen. Und damit hat man eben die Simulation von Stadt in der Stadt inszeniert. Aber Europas historische Altstädte inszenieren sich auch ohne Einkaufszentren als Simulation ihrer selbst. Und selbst in Hamburg-Harburg, wo das neue Phoenix Center die Fußgängerzone nahebei sichtbar platt gemacht hat, sind die Reaktionen nicht einhellig. Ich kann einfach nur sagen, es ist sehr gut für uns hier als Anlieger, weil die Menschen kommen ja hier vorbei und kaufen dann auch. Naja, der Phoenix Center nimmt uns schon die Kunden weg. Doch. Es gab in Harburg ja auch in der Fußgängerzone sehr gute Geschäfte, sehr viele Geschäfte. Die sind ja alle in dem größten Teil im Center gegangen, weil sie es mussten. Und dafür sind denn die 1-Euro-Läden gekommen und die Billigläden. So, ja. Dementsprechend ist unsere Kundschaft hier. Wir als Apotheke sind sehr zufrieden. Es gibt sicherlich Abschnitte zwischendrin in der Lüneburger Straße, die nicht mehr so belebt sind. Aber wir kommen sehr gut zurecht. Wir haben allerdings auch ein Problem mit diesem städtischen Einzelhandel, dass er relativ konservativ ist und eigentlich sich wenig hat einfallen lassen, seine Attraktivität zu verstärken. Also da müssen sich die Geschäftsleute selbst mal an der Nase fassen, was sie selber falsch machen, und sie wollen alles für sich, aber sie haben keine Verantwortung für andere. Naja, die Innenstadt, da hört man von den Geschäftsleuten, dass die sehr zu kämpfen haben, und gucken Sie sich doch an, was ist es da? Noch ein Bäcker, noch ein Bäcker, noch ein Bäcker, noch ein Schuhladen, noch einer pleite, noch mehr pleite. Da in der Innenstadt selber als solches noch ein Türke, noch ein Türke, das ist doch nichts mehr Schönes da. Aber Harburg als solches wurde schon viel früher kaputt gemacht. Wo die Stadtplanung schon einmal versagt und ein Quartier heruntergewirtschaftet hat, empfinden viele Städter die Kunstwelten als Bereicherung. Die geklonte Stadt reproduziert sich in Fußgängerzonen und Malls gleichermaßen. Warum also soll man in unseren nassen Breiten etwas dagegen haben, trockenen Fußes durch die Innenstadt zu kommen? Aber auch Einkaufszentren unterliegen Moden. Ein Geschäft kann man dem Zeitgeist anpassen, es umdekorieren, umnutzen oder umbauen. Einen Wal aus Beton, Stahl und Marmor nicht so leicht. Auch dann nicht, wenn er von Zeidler, Nouvelle oder Gerkan und Mark gebaut wurde. Was passiert, wenn die Kaufkraft abgeschöpft, das Center unmodern ist? Dann wandern diese UFOs weiter und dann sucht man einen anderen Standort. Und nicht überall findet sich schnell ein Investor, der eine kränkelnde Mall zum Outdoor-Erlebniskaufhaus umbaut, wie in Köln. Die Abschreibungsfristen sind sehr kurz kalkuliert. Man darf auch nicht vergessen, dass da auch sehr viel indirekte Subventionen reingehen. Also es sind vielfältige, es ist eine ziemliche Verzerrung in der Kostenstruktur. Und das macht es dann auch diesen Investoren leicht zu sagen, in 20 Jahren überdenken wir das Ganze. Die Stadt verändert sich und die Shopping Mall mit ihr. Seit Victor Grün vor 50 Jahren Southdale baute, hat sich die Branche den Trends immer neu angepasst. Er selbst wandte sich in den 60er Jahren der Revitalisierung verödeter Innenstädte zu. Seine nie ausgeführte Planung für Fort Worth gilt als urbanistischer Markstein. Seine Umgestaltung von Fresno in Kalifornien wurde zum Vorbild für die Fußgängerzone. Seine Midtown Plaza in Rochester, eine überdachte Fußgängerbrücke zwischen zwei Kaufhäusern, unter denen Tiefgaragen angelegt wurden, schlug sofort ein. Aber was die begeisterte Journalistin Diane Wharton damals im Plymouth Traveler schrieb, war wohl kaum das Lob, das Grün sich gewünscht hatte. Die Garagenzufahrten sind mit einer Reihe neuer Autobahnabfahrten verbunden. Ich habe sie getestet und festgestellt, dass man von einem 7 Meilen entfernten Wohnvorort zum Shoppingcenter im Zentrum weniger als 10 Minuten braucht. Man findet gleich einen Parkplatz und fährt mit dem Lift in eine wunderschöne klimatisierte Mall mit Läden auf 2 Etagen. Midtown Plaza könnte ein Wahrzeichen unter den Shoppingcentern werden. Familien, die zu Hause eine Garage haben, können einkaufen fahren, ohne auch nur einmal nach draußen zu treten. Solange unser Leben am Auto hängt, ist das so ziemlich das Ultimative. In den 70er Jahren beklagte Victor Grün den Verlust seiner sozialen und kulturellen Ideen im Shopping-Mall-Geschäft. Zurückgekehrt nach Wien hatte er vor dem einseitigen Profitmodell gewarnt und musste doch zuschauen, wie das Shopping-Center Süd vor den Toren der Stadt gebaut wurde. Ich weigere mich, für diese Bastarde Alimente zu zahlen. Aber die Entwicklung lief längst ohne ihn und sie ging weiter. Sie begann sich sogar positiv auf die Kernstädte auszuwirken. 1978 sanierte James Rouse die historischen Marktgebäude in der Stadtmitte von Boston, für die vorher kein Investor einen Cent hinlegen wollte, und formte sie zu einem touristisch attraktiven Einkaufszentrum mit vielen kleinen Geschäften um. Auch dieses Beispiel, eines der ersten in Public-Private Partnership, machte weltweit Schule. Die Geschichte von dem Einkaufszentrum springt mit Rouse und dann springt weiter noch mit John Jurdy in 90er oder 80er Jahre und springt weiter noch bis heute. Und jetzt ist es Europa, wo die neuesten Konzepte kommen, und das ist diese Branded Urban Districts. Beispiel ist das West Side außerhalb von Bern, von Daniel Libeskind geplant. Potsdamer Platz, und Potsdamer Platz ist erste Generation, das heißt die Sony Zentrum oder Daimler Bereich Areal dort. Zweite Generation ist VW Stadt und Erlebnis Welt, aber es ist ein richtiger Sprung in Westside Bern. So, die sind die neue weitere Entwicklung dieses Typus und die Idee Einkaufszentrum, immer alle mit städtischen Konzepte oder Haltungen dabei. Von der Shopping Mall zum Urban Entertainment Center zur Markenstadt. Von Minnesota in die ganze Welt. nach Osteuropa, wo die Megamalls boomen, in die Ölscheichtümer und in die Megacities Afrikas, Lateinamerikas und Asiens. Jakarta, Indonesien. Einwohnerzahl vielleicht 14 Millionen. In Jakarta manifestiert sich die soziale Trennung zwischen oben und unten als drinnen und draußen. Drinnen, das ist der Innenraum des klimatisierten Autos, in dem das Klacken der Türverriegelung anzeigt, dass man gerade eine unsichere Gegend passiert. Mit dem Auto fährt man, so man zur Oberklasse oder zur gut verdienenden Mittelschicht gehört, in die Büros der Hochhäuser und in die Kaufhäuser und Malls, die mehrstöckigen, üppigen Einkaufszentren, die Plaza Senayan heißen oder Plaza Indonesia. Oh, welcome to the real mall of Jakarta. You are welcome by two household shops of Hermenegildo Signa, if I can pronounce it, and Boss, French, Italian and Germany. They are roofed, the chauffeur. The father. This is typical in Jakarta, in Indonesia, dass Leute dann fahren, anrufen, damit die Leute hier vor der Lobby abgeholt werden können. Ne? Plaza, das suggeriert jene Öffentlichkeit, die naive Europäer mit einem Platz unter freiem Himmel verbinden. Dem Ursprungsort europäischer Urbanität, Sinnbild des öffentlichen Raums. Solche Plätze aber gibt es in Jakarta noch weniger als Fußwege. Ihre Rolle hat die Plaza ersetzt, der kommerzialisierte, security-überwachte Raum unter dem kühlenden Dach des Konsumtempels. Wer da nicht hineingehört, also die allermeisten, lebt draußen. In Hitze, Smog und Lärm. Tief unten zwischen den Hochhäusern, die der asiatische Boom in riesigen Clustern über die Stadt streut. Wie Sie wissen, in Jakarta, da kann man ja auch ziemlich schwierig in der Stadt zu Fuß laufen und gemütlich Kaffee trinken und solche Sachen machen. Das kann man in Mall machen. Edward Jayadi, Architekt in Jakarta, gehört der neuen und wachsenden konsumfreudigen Mittelschicht Indonesiens an, zu der auch Kemal Taruk zählt. I love Mall. Because everybody is going to the mall. My friends, my family, my kids, they are all going to the mall. Ich liebe Malls. Jeder geht dahin. Meine Freunde, meine Kinder, alle. Wir verabreden uns dort und wenn wir uns getroffen haben, teilen wir uns wieder auf. Die Eltern sitzen beisammen, die Mädchen gehen in die Läden, die Jungs zum Sport und später gehen alle zusammen ins Kino. So kommen wir alle zusammen durch die Mall. You cannot have a public space that you can enter freely. Wenn man einen öffentlichen Platz sucht, geht man in die geschützte Mall, sagt Julianti Taniaji. They go to the private space like malls, yeah? So they buy the security. That's the funny thing. They buy the security. Wir kaufen uns Sicherheit, erklärt Julianti. Das ist das Komische. Wir kaufen uns das Gefühl von Freizügigkeit. Der Staat, der dafür zuständig wäre, kann diese Sicherheit nicht bieten. Na und? Fragt Kemal Taruk. I think it's a democratic institutions in certain ways. Even any democratic country, you still have some border, right? Okay, you go to the mall, we have to follow the mall's rules. Ich finde, es ist in gewisser Weise eine demokratische Institution. Auch in demokratischen Staaten gibt es schließlich Grenzen für jeden. Gut, du gehst in die Mall, da musst du dich den Mall-Regeln beugen. Da musst du dich anständig anziehen, kannst nicht herumschreien. Und du siehst, wie andere Leute sich benehmen und passt dich an. Das ist demokratisch und erzieherisch. Wir werden zivilisiert, wir lernen, mit den anderen auszukommen. Und wenn du Geld hast, kaufst du, wenn nicht, dann eben nicht. Dann kommst du nur, trinkst Kaffee und schaust rum. Die Mall repräsentiert im Mini-Format ein Stück moderne Gesellschaft. Der Stadtplaner Joe Santoso sieht die Dinge altmodischer, nämlich kritisch. Eigentlich ist das ganz klar, dass die Polarisierung in dem alltäglich-kulturellen Leben eigentlich weit fortgeschritten ist als vor 8 Jahren. Also man sagt also auch zum Beispiel ganz offen von dem Management, von dem Mall selber, dass eigentlich es geht um Lifestyle. Und Lifestyle ist nicht anders eigentlich, dass die Mittelklasse, die obere Mittelklasse, also wollen unter sich bleiben und eigentlich separat ihre eigene, sagen wir mal, Vergnügen von dem Volk eigentlich, ja, ich sag mal, durchführen oder machen. Ne? Und diejenigen, die das nicht leisten können, die sollen da ausgeschlossen sein. Und das ist natürlich so offensichtlich, dass das jeder das eigentlich versteht. Also nicht nur Fundamentalisten, glaube ich. Also. Als 1989 in Jakarta die Unruhen ausbrachen, die zum Ende des Suharto-Regimes führen sollten, waren es die Malls, die angegriffen und geplündert wurden. In einer der größten und schönsten Bastionen des Wohlstands, Lippo Karawaci, verbrannten Hunderte von Menschen, nachdem die Security die Eingänge verschlossen hatte. Regierungstruppen räumten danach gründlich auf. Was genau damals passiert war, wurde folglich nie geklärt. Und es wird bis heute nicht gern darüber gesprochen. So many people come to the shopping mall, they caught everything that they see. Viele Leute kamen zum Mall. Sie holten raus, was sie konnten. Und ja, ich weiß auch nicht. Plötzlich war Feuer im Gebäude. Und so viel ich weiß, war es eine Tragödie. Ich verstehe bis heute nicht, was passiert ist. Der Philosoph Peter Sloterdijk beschreibt das Komfortgebilde, in dem 1,5 Milliarden Globalisierungsgewinner sich gerade einrichten, während die dreifache Anzahl an Menschen draußen bleibt, als Weltinnenraum des Kapitals. Vielleicht wird er durch die Malls der asiatischen Superstädte mit ihren zu gut funktionierenden Klimaanlagen am besten repräsentiert. Es ist immer sehr kalt da drinnen. Die Anggrek Mall in Jakarta. Draußen sind die üblichen 34 Grad Celsius. Hier drinnen können junge Mädchen Pirouetten auf der Eisbahn drehen. Üppige Wasserspiele, Kaskaden über die ganze Höhe, Riesenpflanzen, Palmen, Lichtwolken. Ganz zwecklos, sich der Anziehungskraft dieser Konsuminseln entziehen zu wollen. Viele von ihnen sind prachtvoll. Ihre Architektur oftmals faszinierend, ihre verschwenderische Größe berauschend. 5 Malls unter Hochhäusern, verbunden durch basarartige Übergänge, erwecken zumindest den Anschein einer berückenden Vielfalt. Und in den Megacities der Schwellenländer sind die Malls kein reiner Luxus mehr. Es gibt sie auch in Ausgaben zweiter und dritter Klasse. Aber mitten im geschäftigen und heiteren Trubel ruft unser Aufnahmegerät die Sicherheitsleute auf den Plan. Ja, da ist ein, ich sag mal, ein Officer gekommen, hat gefragt, was wir machen. Da habe ich einfach gesagt, wir nehmen einfach auf. Dann hat er gefragt, für welche Zwecke? Ich habe gesagt, keine Zwecke. Keine Zwecke verfolgt. Von wegen Public Space, ja. Eine erfolgreiche Flanieratmosphäre hatte Viktor Grün sich für seine Einkaufszentren gewünscht. Aber der Flaneur der Malls ist nicht der Melancholiker, den Walter Benjamin meinte, als er die Stadt des 19. Jahrhunderts beschrieb. In den Malls wird der Flaneur als Kulisse gebraucht. Er soll zur Gemütlichkeit beitragen. Diskutieren und protestieren gehört nicht zu seinen Aufgaben. Gerade das aber wollte Richter Robert N. Wilens vom New Jersey Supreme Court in den USA nicht einleuchten, als er 1994 zugunsten von Anti-Golfkrieg-Demonstranten urteilte, die in einer Shopping-Mall Flugblätter verteilt hatten. Die ökonomische Lebensader, die einst die Innenstadt versorgte, wurde in die suburbanen Shopping-Center verlegt. In diesen Malls finden heute die meisten außerhäuslichen Aktivitäten unserer Bürger statt. Und was ist typischer für das Leben in der Stadt als das Verteilen von Flugzetteln? Die Antragsgegner haben diese alte Stadt von ihrem früheren Standort in die Suburbs übertragen und alles, was sie ausmachte, außer dem Recht auf freie Rede. In George Romeros jüngstem Zombie-Film Land of the Dead müssen sich amerikanische Helden schon wieder gegen Untote verteidigen. Diesmal, im Jahr 2004, spielt eine hochsicherheitsgeschützte Gated Community mit angeschlossener Mega-Mall die Hauptrolle. Eines jener umzäunten Gemeinwesen, die zusammen mit dem privatisierten Raum der Shopping-Malls zum Schreckbild eines weltweiten Privatopia beitragen. Aber keine verfrühte Panik. Der Stadt und ihren Bewohnern ist bisher immer etwas eingefallen. Und ich denke, das ist im Augenblick die Hauptauseinandersetzung zwischen einerseits diesen zentralisierten, standardisierten Verkaufsformen, auf der anderen Seite den eher urbanen, individualisierten und mehr auf Dienstleistungen ausgerichteten und eventuell auch auf Kulturorientierung ausgerichteten Einzelhandel. Und da denke ich, dass im Augenblick die Stadt wieder eine neue Chance hat. Und was wurde eigentlich aus Viktor Grün? Ein international gefragter Planer mit Aufträgen zwischen Teheran, Paris und Wien. Dorthin kehrte er 1967 zurück. Er hatte sich zum umweltbewussten Mahner und Warner entwickelt, auf den allerdings kaum einer hören wollte. Am wenigsten seine Kollegen, die er in einem Rundfunkinterview ansprach. Ja, da bin ich eben durch meine intensive Beschäftigung als Architekt und als Stadtplaner zur Kenntnis gelangt, dass unter den Umständen, wie sie heute schon einmal in unserer Gesellschaft existieren, die Bewegungsfreiheit des sogenannten Baukünstlers oder Stadtplaners so eingeengt ist, dass er, wenn er nicht darüber hinwegkommt und sich auch gesellschaftlich engagiert und sogar politisch engagiert, eigentlich nichts zusammenbringen kann. Der Architekt in unserer Zeit, der sich als Künstler fühlt, ist in Wirklichkeit in einer Illusion befangen. Er ist nichts anderes als ein Diener von Wirtschaftsinteressen, die, wenn sie sehr generös sind, ihm erlauben, als Außen- oder Innendekorateur zu wirken, also mit Farben zu spielen und mit gewissen Formen zu spielen. Aber in Wirklichkeit ist er von Umständen, die nicht von ihm geschaffen wurden und die schon geschaffen wurden, bevor er überhaupt berufen wird, vollkommen gebunden. Daniel Alarcone beim Besichtigen der Mall of America. Kein Krieg vor deiner Haustür, kein Erdrutsch, keine Flut, keine Dürren, Streiks oder Anschläge. Die Mall bannt alle irdischen Probleme, seien sie vom Menschen gemacht oder von der Natur. Kein Wunder, dass so viele zu ihr kommen, nicht nur zur Mall, sondern in die Vereinigten Staaten. So nah an der Macht, am Geld zu sein, das hilft einem zu glauben, dass der Friede auf Erden möglich ist. NDR Kultur, im Kulturforum hörten Sie von Wien nach Southdale, Minneapolis und zurück. Eine Sendung von Beatrix Novi über die Eroberung der Städte durch die Mall. In der Regie von Ingo Kolbo sprachen Cornelia Schramm, Svenja Wasser, Günther Schaub und Jochen Nix.